Es ist 22.30 Uhr. Hier ist NDR 3. Und nun die Bibliothek des dritten Programms. Heute mit kritischen Betrachtungen zu einer populär gewordenen Autorin und ihrer Wirkung. Zu Alice Miller nämlich, von Hildegard Baumgart. Der Erfolg von Alice Millers Büchern ist beispiellos. Jedenfalls hat er auf dem psychosozialen Sektor nicht seinesgleichen. Besonders, wenn man die kurze Zeit seit dem Erscheinen des Erstlings mitbedenkt. 1979, das Drama des begabten Kindes und die Suche nach dem wahren Selbst. 1980, am Anfang war Erziehung. 1981, du sollst nicht merken. Auch der Ort der Verbreitung in den Leserschichten ist auffallend. Lehrer, Psychologen, Erzieher, Sozialarbeiter, Ärzte, Studenten oder auch nur nachdenkliche Eltern. Es wird eine ganze Miller-geprägte Generation in den helfenden Berufen geben. Grund genug, sich diese Bestseller-Autorin und ihre Wirkung genauer anzusehen. Das Drama des begabten Kindes ist, obwohl der Titel anders klingt, ein psychoanalytisches Fachbuch, zusammengestellt aus Vorträgen und Zeitschriftenaufsätzen. Es enthält schlichte Erfahrungen, die ich mit mir und meinen Analysanten gemacht habe, so die Autorin. 20 Jahre liegen dahinter und der Bezug zur Praxis ist auf Schritt und Tritt zu spüren. Das Besondere daran ist nicht die Beschäftigung mit dem schwierigen Thema Narzissmus. Darin hat Frau Miller viele Vorläufer und Gefährten und verweist auch auf sie, sondern die klare, persönliche, in keiner Weise simplifizierende Sprache und der Mut, mit dem sie sich selbst als Psychoanalytikerin, die vielleicht ihre Patienten für ihre eigenen Bedürfnisse benutzt, in Frage stellt. Die vier Arbeiten des Dramas füllen nur 179 groß bedruckte Seiten. Sicher waren es auch die geschickt gewählten Signalwörter begabtes Kind und wahres Selbst, die so unerwartet viele Leser nach dem kleinen blauen Bändchen greifen ließen. Aber der Erfolg ist zweifellos ein Zeichen dafür, wie verbreitet die Probleme sind, um die es in dem Buch geht. Hatte Freud es vor allem mit Hysterien und Zwängen zu tun, so scheint in unserem Zeitalter des Narzissmus die Depression, verbunden mit Gefühlen von Leere, Wertlosigkeit und uneigentlichem Leben, das charakteristische Leiden zu sein. Die Zunahme der zerstörerischen Lösungsversuche spricht für sich. Zu denken ist dabei nicht nur an Süchte. Alkohol, 17.000 Tote im Jahre 1980, Selbstmorde, jährlich fast so viel wie Verkehrstote und reaktive, aggressive Ausbrüche, Schlägereien, Punk, Terrorismus, sondern auch an die normalen beziehungsdynamischen Auswirkungen auf Ehepartner, Kinder und Freunde. Was Eltern mit Kindern machen können, davon handelt Alice Millers zweites Buch. Es reagiert auf das zugleich belastende und ermutigende Echo, das dem Drama zuteil wurde. Und dehnt die psychoanalytischen Erfahrungen zu einem groß angelegten Angriff auf die Erziehung und die Erziehenden aus. Pädagogik, so führt die Autorin sich und uns konsequenter in ihre Gedankenwelt hinein, ist im Grunde immer schwarze Pädagogik. Besonders eindrucksvoll illustriert am Beispiel Adolf Hitlers. Sie dient den Eltern und nicht den Kindern und knüppelt diese im Extremfall zu Seelenkrüppeln und Verbrechern zusammen. Fast immer, ohne dass die Eltern das wollen oder auch nur ahnen. Denn sie sind ihren eigenen Bedürfnissen tief entfremdet und deshalb unfähig, das zu haben, was ein Kind vor allem braucht. Empathie. Alice Millers Schlüsselwort. Also Einfühlung, Mitempfindung. Mit erschütternder Deutlichkeit sind die Grundmechanismen der schwarzen Pädagogik, Projektion und Abspaltung, wir und die da, herausgearbeitet, die sich überall im politischen und gesellschaftlichen Leben verhängnisvoll auswirken. Am Anfang war Erziehung, ist eine leidenschaftliche Kampfschrift zugunsten der misshandelten Kinder. Dass es klingt, als würden im Grunde alle Kinder misshandelt und als gäbe es keinen Ausweg aus der lebensbestimmenden Prägung durch die Gestalten der frühen Kindheit, außer vielleicht eine Psychoanalyse, gibt dem Buch im Gegensatz zu den heilenden Tönen seines Vorläufers, des Dramas, etwas Düsteres und Auswegloses. Dennoch, der gerade im trauerunwilligen Deutschland unentbehrliche Gedanke, dass man etwas Hassenswertes nur bekämpfen kann, wenn man Teile davon auch in sich selbst spürt, sei es nun Faschismus, Kindermord oder Drogensucht, bleibt nach der Lektüre wie ein Fanal stehen. Danach aber gebar Mutter Miller übers Jahr schon wieder ein Buchkind. Doppelt so dick wie das erste und auch noch etwas gewichtiger als das zweite. Du sollst nicht merken. Variationen über das Paradiesthema. 392 Seiten. Der sonderbare Titel bezieht sich auf das in den früheren Büchern vorbereitete Konzept, dass ein nirgends niedergeschriebenes Gebot vor allen anderen als deren Basis universale Gültigkeit hat. Du sollst nicht merken, was deine Eltern und deren Repräsentanten dir antun. Die sehr frühe Verinnerlichung dieses Grundgesetzes führt dazu, dass es als solches gar nicht mehr wahrgenommen wird. In diesem Zusammenhang geht es jetzt der Psychoanalyse, das heißt Freud, an den Kragen, der, so Alice Miller, auch unter der Herrschaft des Merkverbotes stand. Kurz der Zentralgedanke. Auf der Suche nach der Ursache der Neurosen kam Freud, wie jeder weiß, auch wenn er sonst von Freud nichts weiß, auf die frühkindliche Sexualität bzw. deren Verdrängung. Er nahm zuerst an, alle Hysteriker seien als Kinder verführt oder missbraucht worden. Später rückte er von dieser Theorie ab und verlegte die Verführung in die Fantasie. Jedes Kind begehrt, etwa zwischen dem 4. und 6. Lebensjahr, den gegengeschlechtlichen Elternteil für sich allein und will den anderen entfernen. Der ödipale Dreieckskonflikt. Weil diese Wünsche von den Eltern verurteilt werden, verfallen sie der Verdrängung. Auf der psychoanalytischen Couch schieben die erwachsenen Neurotiker den Eltern, auch Geschwistern, Kinderfrauen und so weiter, ihre eigenen verdrängten Triebwünsche zu und berichten also von Verführungen, die in Wirklichkeit gar nicht stattgefunden haben. Die Folge: Der klassische Psychoanalytiker betrachtet solche Erzählungen und die damit verbundenen Leiden und Kränkungen grundsätzlich als Fantasien. Anders Alice Miller und die Richtung, die sie vertritt. Sie nimmt die Leiden der Kinder ernst, das heißt wörtlich, stellt nichts in Frage, was der Analysant erzählt und begleitet ihn empathisch zu den verbotenen, schlechten Gefühlen der Kindheit zurück. Der Weg zur verlorenen Lebendigkeit führt über das Erlebnis des Verstandenwerdens und über die Trauer, dass etwas Unwiederholbares nicht stattgefunden hat. Die wahre, richtige, eben empathische Liebe der realen Eltern. Natürlich wird und soll der Leser sagen, schrecklich, was diese Psychoanalytiker mit ihren Patienten machen. Das wäre nicht weiter bedenklich. Die Psychoanalyse ist alt und etabliert genug, sie kann einen Puff vertragen und hat ihn in der Tat vielfach verdient. Sie wird Alice Millers Angriff überstehen. Wenn es sich aber um eine fachpsychologische Kontroverse handelt, warum hat auch dieses Buch einen derartigen Erfolg? Weil es, so scheint mir, im Grunde gar nicht um die Psychoanalytiker geht. Diese stehen, wie im Übertragungsgeschehen jeder Analyse, stellvertretend für die Eltern, für alle Eltern, bei Alice Miller. Nicht nur die der Neurotiker. Die Botschaft lautet: Die Eltern sind an allem schuld, sie haben uns so geprägt, dass wir versagen, dass wir depressiv, cholerisch, ungerecht, feige und so weiter sind. Zwar gibt es zwei Seiten, auf denen die Autorin behauptet, sie beschuldige weder die Eltern noch die Kinder. Es mag ihrer Absicht nach richtig sein. Wenn aber fast 400 Seiten lang mit so leidenschaftlichem Sendungsbewusstsein darüber geredet wird, was alles Eltern mit dem ohnmächtigen Kind falsch machen, dann möchte ich den sehen, der das Buch nicht mit dem Gefühl weglegt, das Prinzip der Elternschonung sei allgegenwärtig und die Ursache allen Übels auf der Welt. Das ist eine starke, erschütternde und auch verführerische These. Sie bringt viele tragende Mauern unseres Welt- und Menschenbildes ins Wanken. Haben wir falsch gesehen, wenn wir bei unseren kleinen Kindern drei Stufen keimender Sexualität zu beobachten glaubten? Nützt es nichts, wenn wir uns um bessere, menschlichere Erziehungsformen bemühen, weil sich hinterrücks doch, ohne dass wir es bewusst wollen, narzisstische Ausbeutung einschleicht, und wir also den Kindern nicht ihr eigenes Leben lassen, sondern sie missbrauchen als unser Ebenbild, unsere Verlängerung? Gibt es wirklich im Grunde keine glaubhafte Güte und Freundlichkeit von Eltern zu Kindern? Und keine ungezwungene Liebe von Kindern zu Eltern, sondern nur Abhängigkeit? Beim Nachdenken über das Thema steht der Vorwurf der Elternschonung ständig zum Zuschnappen bereit. Wer möchte schon einer sein, der Kinder opfert? Frau Miller verspricht, wir kämen davon, wenn wir uns immer auf die Seite des Kindes stellten. Das klingt zwingend und einfach, auch für Psychotherapeuten. Umso schwieriger ist es, von diesem Ausgangspunkt weiterzugehen. Ich möchte deshalb zur Diskussion stellen, wie es mir mit dem Merken und Nichtmerken gegangen ist. Ich bin keine Psychoanalytikerin, sondern arbeite als Beraterin mit Paaren, gelegentlich mit Einzelnen und immer häufiger mit Familien. Die meisten von meinen Klienten sind, wie ich selbst, nicht nur Kinder ihrer Eltern, sondern ebenso Eltern ihrer Kinder. Und auch als solche leiden sie, sind traurig, ratlos, wütend, aggressiv, verzweifelt. Häufig suchen sie vor allem deswegen eine Beratungsstelle auf. Sollte ich sie darum nicht ernst nehmen? Soll ich mich immer auf die Seite des Kindes stellen? Ich weiß. Es geht nicht nur um das reale heutige Kind, sondern auch um das abgetötete, misshandelte, verführte Kind, das die Eltern einmal waren. Wer aber nur mit dieser Einstellung vor einer Familie steht, in der etwa eine Halbwüchsige ausreißt und ihre Mutter beschimpft, in der vielleicht ein Vater trinkt und Frau und Kinder schlägt, in der sich, sagen wir, Eheleute, und das sind immer zwei, gegenseitig extrem kontrollieren, weil sie es versprochen haben und dabei unter hohem Blutdruck oder Magengeschwüren leiden. Dem werden sich die Positionen von Eltern und Kindern und Kindern und Eltern zu einem undurchdringlichen Dickicht verwirren. Ich habe mich darin erst wieder besser zurechtgefunden, als ich zu sehen wagte, dass eine der wesentlichen Prämissen Alice Millers für mich nicht stimmt. Kinder sind nicht ohnmächtig oder gar hilflos. Sie sind nicht nur Opfer, sondern sie tun auch etwas. Zweifellos ist die Frage von Macht und Ohnmacht von zentraler Wichtigkeit, wenn man sich mit Familien und ganz besonders mit deren Störungen beschäftigt. Dass dabei immer nur die Kinder und nie die Eltern die Opfer sein sollen, würde die Sache zwar einfach machen, scheint mir aber höchst fragwürdig. Nehmen wir das extreme, aber leider alltägliche Beispiel eines Selbstmörders. Selbstverständlich haben seine Eltern etwas mit der tödlichen Konfliktlösung zu tun. Man kann sogar sagen, dass jeder Selbstmord sich auch an die Adresse der Eltern richtet. Ist deshalb nur der Tote das Opfer? Ich bringe jedenfalls nicht die Parteilichkeit auf, die einen von Alice Miller mehrfach zustimmend zitierten Vertreter der Antipädagogik, Eckehard von Braunmühl, nämlich sagen lässt, und dann wollen diese Eltern auch noch bedauert werden. Ähnlich ist es bei Schizophrenie, Magersucht oder nur Schulversagen. In allen Fällen leidet das Opfer, leiden aber auch die nach Alice Miller Opfernden. Beide üben durch ihr Leiden Macht aus. Die Frage nach der Schuld führt so wenig weiter wie die Altbekannte nach der Henne und dem Ei. Ganz gleich, wer eher da war. Gegessen werden beide, Ei wie Henne. Nach all dem Dahinrollen von so gefühlsgeladenen Wörtern wie Schuld, Opfer, Verführung, ist es hilfreich, sich daran zu erinnern, dass man es auch so sagen kann. Eltern haben Verantwortung für ihre Kinder. Ganz allmählich lernt das Kind, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Und eines Tages tragen Kinder auch Verantwortung für ihre Eltern. Das ist freilich ein außerordentlich schwieriger Vorgang. Dialogisch-dialektisch sollte es dabei zugehen, schrieb Alice Miller in ihrem Erziehungsbuch. Das heißt, lehrend und lernend, aber doch wohl auch gebend und nehmend, festhaltend und loslassend und streitend und sich versöhnend. Diese differenzierten Vorgänge hat die Autorin in ihrem neuen Buch fallen lassen. Es geht ihr stattdessen darum, die ganze Welt aus der Nichtbeachtung kindlicher Bedürfnisse zu erklären. Freud seinerseits hielt den Ödipuskomplex nicht nur für den Kern aller Neurosen, sondern auch für eine wesentliche psychologische Quelle aller Kultur, Religion und sozialen Organisationen. Es handelt sich also um zwei sehr verschiedene Haltungen zu Grundproblemen menschlicher Beziehungen. Bei Freud das Erleben und Verarbeiten eines Konflikts zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft, zwischen Natur und Kultur, zwischen Trieb und Verbot. wobei die Eltern durchaus als liebende Repräsentanten der versagenden Notwendigkeit angesehen werden. Bei Alice Miller dagegen leuchtet die Hoffnung auf eine Selbstregulierung der frühkindlichen Entwicklung, in der die Eltern keine andere Rolle haben als die von vertrauenden, verstehenden, beschützenden Begleitern. Sie stellt uns vor die Alternative Freud oder ich. Die Verbindung von Opfertheorie und Triebtheorie scheint ihr entgegen ihren früheren Auffassungen nicht mehr möglich. Sondern auf jeder Seite ihres Buches schimmert gleichsam als Wasserzeichen durch, wer nicht für mich ist, ist wider mich. Jeder muss für sich selbst entscheiden, wie er mit diesem Anspruch umgeht. Ich möchte hier etwas anderes zu bedenken geben. Bei Autoren, die über Therapie, Kommunikation und andere zwischenmenschliche Erscheinungen schreiben, gilt noch mehr als bei anderen der Satz des Naturforschers Buffon, dass der Stil der Mensch selbst ist. Ihre Glaubwürdigkeit erweist sich auch und besonders in ihrer Sprache. Frau Miller hat, wie gesagt, in ihrem ersten Buch mit einer eigenen, nüchtern, warmen und sehr konkreten Sprache und Argumentationsweise überzeugt. Wie sieht es damit heute aus? Und wie besteht der angegriffene Vater der Psychoanalyse daneben? Alice Millers Beispiele, der natürliche Fluss ihrer Sätze, ihre Besessenheit von einem Thema, das jedermann leicht und gern annehmen kann, Kinder beschützen, all das ist überaus eindrucksvoll. Man kann kaum anders, als sich dieser mitreißenden Flut eine Zeit lang zu überlassen. Von Freud entsteht, trotz aller Beteuerungen über seine Genialität, das Bild eines opportunistischen, kalten und kinderfeindlichen Menschen, der seine besseren Einsichten dem Druck der Gesellschaft geopfert hat. Aus der nach Alice Miller richtigen Beschuldigung der Eltern wurde daher die Beschuldigung der Kinder. Und diese hat die Gesellschaft offenbar bereitwillig angenommen. Alice Miller zitiert sehr viel. Freud zitiert sie kaum, jedenfalls nicht die ihr kontroversen Werke. War ich vielleicht wirklich einem düsteren Vatergott zum Opfer gefallen? Es bleibt also nichts, als selbst hinzuschauen, zu merken. Ach, welch glückliches Auftauchen. Wie geduldig geht Freud mit dem Leser um. Welche Klarheit, welche liebevolle Einfühlung in das Kind. Man lese etwa die Analyse der Phobie eines 5-jährigen Knaben, des berühmten kleinen Hans von 1909. Und was die infantile Sexualität angeht, von der Alice Miller sich endlich zu merken traut, dass es sie nicht gibt. Freud hat nicht behauptet, dass erwachsene und kindliche Sexualität sich gleichen. Freilich besteht er auf der Bezeichnung Sexualität, aber mit welcher Vorsicht und Sorgfalt. Es sind gewiss nichts anderes als Konstruktionen, heißt es in den Vorlesungen von 1917. Aber in der praktischen Arbeit sei zu erleben, dass sie notwendig und nutzbringend seien. Freud befreit und ermutigt, noch immer. Hat man sich einmal aus Alice Millers Zauberstricken befreit, so erscheint es absurd, ausgerechnet ihm, der Zeit seines langen Lebens gegen die Ächtung der Fachkollegen und die Verdächtigungen durch die herrschende Moral zu kämpfen hatte, Anpassung und Ausweichen in gesellschaftlich sanktioniertere Bereiche vorzuwerfen. Es war ja gerade die von ihm behauptete Allgegenwart der Sexualität in jedem Kind und Erwachsenen, die die Zeitgenossen empörte. Die Verführungstheorie hätte es ihnen wahrscheinlich nicht schwerer, sondern leichter gemacht. Wir nicht, aber die da schon, hätten die Tugendhaften sagen können. Dass aber die Psychoanalyse bestätigt, was die Frommen zu sagen pflegen, dass wir alle arge Sünder seien, das war das Ärgernis. Damit stand Freud selbstverständlich trotz aller aufklärerischer Tendenzen in der jüdisch-christlichen Tradition. Dass das Böse auf eine einzige Ursache gleichsam eine umgekehrte Erbsünde zurückzuführen sei oder gar vermeidbar wäre, wie Alice Miller es uns weismachen will, glaubte er allerdings nicht. Alice Millers teuerstes Ideal ist, dass alles, was im Leben schlimm ist, aufhören soll. Eigentlich eine Sehnsucht nach dem Paradies, psychoanalytisch gesehen, nach der vollkommenen Mutter-Kind-Einheit, eine Regression in die narzisstische Utopie. Eigenes erwachsenes Tun, Selbstverantwortung, und ganz besonders Ambivalenz kommt darin nicht vor. Die ganz große Gefahr scheint mir dabei, das hinterrücks wieder eindringende Moralisieren zu sein. wodurch die Eltern nicht mehr Menschen sind, die ihren Kindern unendlich schaden und unendlich nützen können und nicht selten beides nebeneinander tun, sondern zu denen da werden. Die Verteidiger Alice Millers, zu denen ich bei der Besprechung des Erziehungsbuches trotz einiger Einwände noch gehörte, könnten mir erstaunt und betroffen zur Antwort geben, dass all das ja auch in ihrem Buch zu finden sei und dass sie überhaupt nur über Analysepatienten schreibt. Ich erwarte von einer Analytikerin, besonders von einer, die junge Kollegen ausbildet, dass sie sich darüber klar ist, welche Wirkung sie ausübt. Und mag mich nicht mit einem naiven, aber das habe ich doch gar nicht gewollt, abspeisen lassen. Was sie uns bietet, ist ein Beziehungsmodell, das nicht nur das Patriarchat, die Inquisition, Hitler und Stalin überflüssig gemacht hätte, sondern auch noch, um nur einige Beispiele zu nennen, die christliche Religion, die griechische Tragödie, ja Tragödien überhaupt. Denn deren klassische Definition ist der Zusammenstoß von zwei berechtigten, aber nicht zu vereinbarenden Ansprüchen. Und für Alice Miller gibt es nur einen. Salvador Dalí hätte anders gemalt, Franz Kafka anders geschrieben. Wie? Denkbar erscheint mir in dieser Idealwelt als Kunstform eigentlich nur die Idylle, das glückliche Spiel. Kafka also als Idylliker? Nicht wenige Äußerungen zeigen einen bedenklich übersteigerten Anspruch der Autorin auf Allgemeingültigkeit. Wenn es etwa heißt, es ist zweifellos für die Menschheit kränkend und unbequem zu erfahren. Oder die Opferung des Kindes ist nirgends verboten. Verboten ist vielmehr darüber zu schreiben. Oder man kann das Erbe von Jahrtausenden nicht plötzlich ablegen. Oder Kinder, die man bedient, lernen dienen. Oder auch Psychoanalytiker verlieren bei Nachrichten über Kindesmisshandlungen gewöhnlich ihre Ruhe nicht. Ich weiß, mit Zitaten kann man viel beweisen. Aber es gibt auch Dinge, die einfach nicht passieren dürfen. Und dazu gehören Vereinfachungen und Verallgemeinerungen, wie die eben gehörten. Also, ich bin ein Teil dieser gekränkten Menschheit, mithin auch im Prinzip der Elternschonung nach Alice Miller befangen, aber ich mag mich in dieser Falle nicht halten lassen. Ich gestatte mir zu merken, dass ich die Reduktion der Schöpfungsgeschichte auf die Vater-Kind-Problematik einseitig und platt finde. Es erscheint Alice Miller unerträglich, dass Gott Adam und Eva unter Androhung des Todes verbietet, vom Baum der Erkenntnis zu essen. In ihrer Gedankenwelt ist das eine Versuchungssituation, der ohnmächtige Kinder durch ihren Vater ausgesetzt werden, damit dieser seine Macht behalten und beweisen kann. Ließe sich die Sache aber nicht sogar mit Millerschen Begriffen anders sehen? Die Bedürfnisse der Eltern sollten ja den Kindern Grenzen setzen. Darf Gott, hier gesehen als Symbol eines patriarchalischen Vaters, überhaupt keine Bedürfnisse haben? Offenbar nicht. Ebenso wenig wie die Mutter Maria im Märchen vom Marienkind, das in einem Analysebericht eine zentrale Rolle spielt. Aber noch etwas anderes scheint mir wichtig zu sein. Die Erkenntnis von Gut und Böse wird in der Genesis verbunden mit dem Tod, mit der Sexualität, mit der schmerzhaften Ablösung neuen Lebens. Vorher war nur von Fruchtbarkeit die Rede, und mit der Gründung und den Konflikten der ersten Familie. Diese Urgeschichte unserer Kultur gibt auf ihre Weise, gleichsam träumend, grübelnd, rückverbindend, eine mythische Erklärung für die Zweideutigkeit allen Lebens. Da wir alle sterben müssen, kann es keine guten oder bösen Eltern geben. Alle sind gut und böse. Jede Mutter schenkt ihrem Kind das Leben und verurteilt es damit gleichzeitig zum Tode. Was die Autorin mit der Paradiesgeschichte, mit der Ödipus-Tragödie, mit dem Märchen vom Marienkind macht, ist besonders augenfällig. Aber auch sonst. Je genauer man hinschaut, desto ärgerlicher werden die vielen kurzgeschlossenen Vereinnahmungen von Beweisen für ihr egozentrisches Weltbild. Woher weiß Alice Miller, dass Miró, Picasso, Klee und Chagall bessere Mütter hatten als Dalí? Und wieso konnte Goethe mit seiner, auch nach meiner Meinung, wunderbaren Mutter ein Werk wie den Werther mit der Lösung Selbstmord schreiben? Wieso hatte er alles in allem eine ziemlich schwierige Beziehung zu Frauen? Wieso wurde sein einziger überlebender Sohn ein so unglücklicher Mensch, der noch auf seinem Grabstein in Rom nicht sein eigenes Selbst, sprich seinen Vornamen und seine Lebensdaten haben durfte? Goethe Filius steht da nämlich, sonst nichts. Da war es also wohl Christiane. Aber musste dieser Mann mit einer so einmalig guten Mutterbeziehung dann eine solche Frau zur Mutter seiner Kinder machen? Fragen über Fragen. Und was Frau Millers eigenen Leisten angeht, von dem ich mir immer wieder wünschen möchte, dass sie nach Art des Dramas ihres ersten Buches also bei ihm geblieben wäre, dass sie Freud und die Psychoanalyse an vielen Stellen höchst unscharf ineinander fließen lässt, mag noch hingehen. Es stimmt ja, dass Freud sich mit den Schuldgefühlen der Eltern und deren tatsächlicher Schuld kaum beschäftigt hat und dass an der Stelle, auf die Frau Miller ihren Finger legt, weitergearbeitet werden musste. Aber seitdem sind therapeutische Fortschritte gemacht worden. Einerseits in Richtung Narzissmusforschung und andererseits in der Behandlung von mehreren, seien es Gruppen, Familien oder Paare. Alice Millers Umgang mit diesen Themen erscheint mir grob fahrlässig oder schlichtweg uninformiert. Kein Analysierter, den ich gefragt habe, konnte bestätigen, dass seine Leiden nicht ernst genommen wurden. In meiner eigenen Analyse, abgeschlossen vor 15 Jahren, ging es fast ausschließlich um die Verletzungen meiner Kinderjahre. Für sehr gefährlich hält Alice Miller eine Geste der Verzeihung. Ich auch, solange es nur eine Geste ist. Verzeihen kann immer nur das Ende eines langen Prozesses sein. Wie schwierig bei so verschiedenen Familientherapeuten wie Ivan Bojor-Meninoj, Helm Stierlin oder Thea Bauriedel der Weg vom Konflikt zur Versöhnung ist, wenn überhaupt eine stattfindet, davon scheint Frau Miller keine Ahnung zu haben. In dieser Weise wimmelt das Merkbuch von Halbwahrheiten und Ganzfalschheiten. Die Überprüfung kann ich dem Leser nicht abnehmen. Allerdings, sie ist schwieriger als das angenehme Einschlürfen von Alice Millers öffentliches Vor-sich-hin-Denken. Noch dazu, wenn einem sogar die Anstrengung abgenommen wird, sich die Bibel aus dem Bücherschrank zu nehmen und die Genesis selbst nachzuschlagen. Alice Miller ist nämlich in diesem Grundgestus vom Buch in den Mund keineswegs die Märtyrerin, als die sie sich stilisiert, sondern sie bedient die Bedürfnisse unserer Konsumentenkultur. Und ganz offensichtlich kommt sie nicht nur einer weit verbreiteten Tendenz zum Beklagen angeblich unveränderbarer Zustände entgegen, sondern befriedigt auch eigene Wünsche. Schreiben, sich darstellen, gehört werden, macht ihr Spaß. Das ist ja auch, weiß Gott, nicht verboten. Nur wirkt es nachgerade peinlich, wenn jemand, dessen Bücher inzwischen von mehreren hunderttausend Menschen gelesen werden, behauptet, er würde die zu erwartenden Missverständnisse und den Vorwurf der Einseitigkeit als sehr niedrigen Preis dafür ansehen, wenn es gelänge, auch nur wenige Menschen darauf aufmerksam zu machen, wie die Opferung des Kindes mit dessen Beschuldigung überdeckt wird. Eine derartige Verleugnung der Realität lässt das ungute Gefühl aufkommen, man werde von der Schutzmantel-Madonna Alice Miller nun ja narzisstisch besetzt. »Du sollst nix merken von der Miller ihrer Pädagogik«, bemerkte ein Münchner Psychoanalytiker ironisch in einer Diskussion. »Es gibt einen Amor Intellectualis zum Küchenpersonal«, schreibt Adorno in den Minima Moralia, die Versuchung für theoretisch und künstlerisch Arbeitende, den geistigen Anspruch an sich selbst zu lockern, der sich als Humanität rationalisiert, als den Willen, sich anderen Menschen verständlich zu machen als welterfahrene Verantwortlichkeit. Dieser Versuchung, so scheint mir, ist Alice Miller erlegen. Die Tabus, heißt es bei Adorno weiter, die den geistigen Rang eines Menschen ausmachen, richten sich stets gegen eigene Regungen, die er verdammen lernte. Ein schnellfertiger Einblick in Frau Millers Seele von der Art, die sie uns so reichlich in ihrem letzten Buch vorsetzt, bietet sich hier an. Ich verzichte darauf und denke lieber an das viele Gute, Wahre und Nützliche, das ich von ihr gelernt habe. Alice Millers Schülerin bin und bleibe ich gern. Ihr Küchenpersonal mag ich nicht sein. Eltern, Kinder und Alice Miller hieß der heutige Beitrag in der Bibliothek des dritten Programms. Kritische Betrachtungen zu einer populär gewordenen Autorin und ihrer Wirkung von Hildegard Baumgart. Es sprachen Ilse Siemann und Verena Wied. Redaktion Ute Bromberger.